Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Bildgewaltig, fantastisch, Erzählmagier. So heißt es über den irakischen Schriftsteller Bachtiar Ali. In seiner Heimat hat er schon lange Kultstatus. Seine Botschaft? Nie den Glauben an die Menschlichkeit verlieren. Sein Werk? Ein Beitrag zur Versöhnung. Bewegend poetisch beleuchtet der Exil-Iraker das Schicksal der Kurden in seiner Heimat. Es war eine Stadt ohne Namen. Eine Stadt wie das Spiegelbild einer anderen, die wiederum die Spiegelung einer weiteren Stadt war und immer so weiter, bis im Kern eine Fata Morgana erscheint, wo fantastische Bilder Realität werden und jeder Versuch, zur Stadt zurückzukehren, so lächerlich und unsinnig ist, wie der Versuch des Regens, zurück in den Himmel zu steigen. Gleich beim ersten Mal bat ich die Leute, mir den Namen der Stadt zu nennen, aber niemand antwortete. Ich fragte Dalia Saracadin: »Du, schönste Frau der Welt, die Stadt hat doch einen Namen. Warum sagst du mir nicht, wo ich gelandet bin?« »Die Stadt der weißen Musiker«, so der Titel dieses 2017 erstmals auf Deutsch erschienenen Romans. Der Schauplatz? Eine Welt, in der Tod und Zerstörung ständige Begleiter sind. Doch es gibt Rettung. Musik ist das Überdauernde. Ein Menschentod bedeutet ihr wenig. Aber vielleicht führt sie uns zu den Quellen der Unsterblichkeit. Nicht nur die Musik, auch Poesie und Malerei. Die Stadt der weißen Musiker. Das ist ein Ort in einem dystopischen Land. Nur eine Utopie kann die Normalität retten. Das ist meine Meinung. Stadt der weißen Musiker ist ein Ort, in dem diese Normalität, Poesie, Musik, Liebe, kleine Wahrheiten, da können sich retten und man kann die hier schützen und bewahren. Stadt der weißen Musiker ist ein Ort, da lebt die Schrei der Opfer immer weiter. Erklärt der Autor des Romans. Ich bin Bachtiar Ali, ich bin ein Autor aus dem Irak. Ich bin ein Kurde und die Kurden leben im Nord vom Irak und schreibe seit fast 30 Jahren. Ja, und ich habe sehr viele Bücher geschrieben, aber die sind alle auf Kurdisch und ein paar von diesen Büchern sind jetzt auf Deutsch und Englisch und Italienisch und andere Sprachen übersetzt. Und ich bin froh, dass ich heute hier bin. Ja. 2017 wurde Bachtiar Ali der Nelly Sachs-Preis verliehen. Er wird alle 2 Jahre an Autorinnen und Autoren vergeben, die überragende schöpferische Leistungen auf dem Gebiet des literarischen und geistigen Lebens hervorbringen. Kritiker, Schriftsteller und Übersetzer wie der Islamwissenschaftler Stefan Weidner wundern sich. Wie konnte ein solcher Autor sich vor unserem Buchmarkt so lange verbergen? Ein vergleichbarer Roman der deutschen Literatur? Da kommt Weidner nur Thomas Manns großer Epochen- und Künstlerroman Dr. Faustus in den Sinn, der die kulturhistorischen und geistesgeschichtlichen Wurzeln des Nationalsozialismus reflektiert. Aber wie anders, wie viel lebendiger und zugleich trauriger ist dieser kurdische Dr. Faustus. Bachtiar Alis »Die Stadt der weißen Musiker« und auch sein 2016 auf Deutsch erschienener Roman »Der letzte Granatapfel« spielen in der jüngsten Vergangenheit seiner Heimat. 1966, in Sulaimania im irakischen Kurdistan geboren, ist Bachtiar Alis Leben geprägt von Kriegen. Einerseits der innerkurdische Bürgerkrieg von 1994, andererseits die Schreckensdiktatur Saddam Husseins. 4000 Dörfer werden dem Erdboden gleichgemacht, mehr als 180.000 Kurden lebendig begraben. Auch Alis Familie hat Schreckliches erlebt. Sein Vater, ein Peschmerga, ein Kämpfer für die Unabhängigkeit Kurdistans, landet im Gefängnis. Ali selbst wird 1983 bei einem Studentenprotest gegen die herrschende Baath-Partei verletzt. Auch er kommt für mehr als 6 Monate ins Gefängnis. Viele andere Studenten sterben. Nicht wenige seiner Freunde werden gefoltert. Einige können danach ihre Hände nicht mehr benutzen. Ali gilt dem Regime als einer der Mitanstifter der Demonstration. Ihm droht die Erschießung. Überlebt hat er wohl nur wegen des Krieges des Irak gegen den Iran. Nach einer Niederlage wächst die Unruhe im Irak. Um das Volk zu beruhigen, erlässt Saddam Hussein eine Generalamnestie. Unter dem Eindruck dieser Erlebnisse bricht Ali sein Studium der Geologie ab. und beginnt zu schreiben. Er wird Herausgeber der philosophischen Zeitschrift Asadi, Freiheit. Seine Arbeit als Journalist und Autor, ihre demokratische und menschliche Botschaft, bringt die herrschenden Politiker gegen ihn auf. Zensur und Publikationsverbot sind an der Tagesordnung. Deportation oder Ermordung sind keine Schreckgespenster, sondern konkret zu befürchtende Bedrohungen. Ja, eigentlich meine Erfahrung mit diesem brutalen System hat sehr viel mit meiner Erfahrung als Autor auch zu tun. Ich wollte immer über diese Brutalität schreiben und darüber schreiben, wie ein Diktator die Menschen total zerstören kann und wie kann ein Diktator sogar unschuldige Menschen zwingen, Mörder zu sein. Und das ist für mich das Schrecklichste, wenn man unter einem Diktator lebt. Da alle normalen Dinge, alle einfachen Dinge verwandeln sich sehr schnell zum unmöglichen Dinge. Sogar die Liebe, die Kunst, alle werden zu utopischen Themen, die man eigentlich mal nicht frei ausüben oder frei darüber schreiben oder die Menschen können nicht mehr frei denken und auch ihr Gefühle frei zum Ausdruck bringen. Und das hat alles mit einem Diktator zu tun, mit Totalitarismus zu tun, mit dieser Art von Regierung zu tun, wenn man die Menschen zwingt, nicht mehr sich selber zu sein und nur ein Sklave von einem Regime zu sein. Nach dem Golfkrieg von 1990-1991 erlangt das Gebiet der Kurden im Irak eine Teilautonomie mit eigener Regionalregierung. Und den kurdischen Schriftstellern und Intellektuellen bieten sich zunächst bisher ungekannte Artikulationsmöglichkeiten. Doch auf die sogenannte Befreiung 1991 folgt nahtlos ein Bürgerkrieg. Ali ist Teil einer Gruppe von Intellektuellen, die sich um die Förderung der kurdischen Sprache bemüht. Weder die politischen Parteien noch die religiösen Bewegungen schätzen dieses Engagement. Jede einzelne Machtgruppierung will im Kampf um die Vorherrschaft ein klares Bekenntnis hören. Aber Ali lehnt sowohl den Nationalismus als auch den Marxismus und auch die gewaltbereiten Liberalen ab. Als Ali Soldat werden soll, flieht er. Fahnenflucht. Darauf steht im Irak die Todesstrafe. Er taucht unter, in den großen Städten, im Iran, im Grenzgebiet zwischen den Ländern. In einem Versteck in den Bergen schreibt er seinen ersten Roman. Über Damaskus gelangt er auf einer der Schlepperrouten schließlich nach Deutschland. In seiner Heimat ist er zu diesem Zeitpunkt längst einer der prominentesten Schriftsteller. Als Autor existiere ich nur dort, wo meine Sprache lebt und Flügel hat. Wo meine Sprache nicht klingt, da bin ich auch nicht. Meine Sprache ist nicht meine Nationalität. Sie ist die Vorbedingung für meine Existenz als Autor. Deswegen sind die 18 Jahre im Kölner Exil schmerzhaft. Aber er schreibt weiter, auf Kurdisch. Deutschland habe so viele große Autoren, sagt Ali einmal, diese Literatur brauche ihn nicht. Er wolle Kurdisch in eine literarische Sprache verwandeln. 14 Jahre nach seiner Veröffentlichung auf Kurdisch erscheint 2016 die deutsche Übersetzung von »Der letzte Granatapfel«, der erste kurdisch-irakische Roman überhaupt. Auch wenn Alis Romane vor der Folie des kurdischen Freiheitskampfes und des innerkurdischen Bürgerkrieges spielen, so ist es nicht so sehr der Blick des Augenzeugen auf die damaligen Ereignisse in Kurdistan, der Aufmerksamkeit erregt. Es ist vielmehr die Art dieses Blickes, seiner Perspektive. Eine Phantasmagorie mit dem Kolorit William Turners. Die Seelenlandschaften Kurdistans. Orientalisch, magischer Realismus. So versuchen Kritiker, ihre Eindrücke nach der Lektüre von Bachtiar Alis Werken in Worte zu fassen. Würde Ali die kurdische Geschichte historisierend erzählen, brutale, nackte Fakten schildern, wäre das schwer zu ertragen. Wer würde so etwas wirklich lesen wollen? Stattdessen kleidet Ali die Wahrheit in ein Gewand aus Poesie. Ich wollte eigentlich nicht nur die Wahrheit produzieren. Wenn man Wahrheit hat, dann hat auch Recht. Und wenn Recht hat, auch die Macht. Und Wahrheit hat sehr viel mit Macht zu tun. Ja. Aber Schönheit ist immer dunkel, ist immer unartikulierbar und ist immer uninterpretierbar. Und ich suchte eigentlich immer diese Seite auch vom Leben. Ich wollte nicht nur die Wahrheit erzählen, aber auch diese dunkle Seite des Lebens, auch diese undurchschaubaren Strukturen, die da sind, auch erleuchten und aufhellen. Deswegen versuchte eigentlich immer diese poetische Sprache zu benutzen. Als ich im Gefängnis war, träumte ich nur einen Traum. Einen Traum, der alle anderen Träume verdrängte und stets wiederkam. Der Traum von einer Wüste aus Sand, von einer gelben Wüste aus goldenem Sand, von einem langen Weg in der Wüste, von dem ich nicht wusste, wo er beginnt und wohin er führt. Am Ende meines Traumes erhob sich immer ein starker Wind, der die Spuren verwischte. Der Weg war spurlos verschwunden. In meinem Traum lief ich sorglos weiter und setzte meine Reise durch die Wüste fort. Jahr für Jahr verringerte sich meine Angst vor dem Verschwinden des Weges. Zuletzt verstand ich, dass jede Handbreit Boden eines verwischten Weges der Anfang für einen neuen Weg sein kann. Aufgrund seiner Erzählsprache hat man Bachtiar Ali immer wieder mit dem morgenländischen Klassiker der Literatur, dem Sinnbild orientalischer Erzählkunst, schlechthin verglichen. Den Märchen aus Tausend und einer Nacht. Der unglaubliche Bildreichtum Alis, die Art, wie er alle Sinne anspricht und sehen, hören, riechen, schmecken lässt, das kennt der europäische Leser aus Tausend und einer Nacht. Eine tiefer liegende Verwandtschaft mit Tausend und einer Nacht besteht jedoch in der Erzählsituation. Einst herrschte in Bagdad ein mächtiger König. Wenn er eine Frau heiratete und eine Nacht mit ihr verbracht hatte, tötete er sie am Morgen. Dann aber nahm er ein Mädchen aus königlicher Familie zur Frau, eine von jenen, die Verstand und Wissen besitzen, Scheherazad genannt. Als der Abend hereinbrach, begann sie ihn mit einer Geschichte zu unterhalten. Sie erzählte gerade so weit, dass sie den König dazu brachte, sie am Leben zu lassen und in der nächsten Nacht darum zu bitten, die Geschichte fortzusetzen, bis er 1000 Nächte mit ihr verbracht hatte. Es ist das Erzählen im Angesicht des Todes, die Geburtssituation allen novellistischen Erzählens. Unerhörte Begebenheiten werden angesichts lebensbedrohlicher Gefahren erzählt. In Boccaccios Decamerone, entstanden um 1350, werden Geschichten erzählt, während draußen in Florenz die Pest wütet. In Goethes Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten, erschienen 1795, werden die Erzählenden durch die Folgen der Französischen Revolution bedroht. Und bei Bachtiar Ali? Ich muss sagen, wenn ich schreibe, ich versuche dadurch, meine Schmerzen und meine Ängste zu vergessen. Und das ist ein Punkt vielleicht, das hat meine Erzählung mit Scheherazad zu tun. Scheherazad erzählt auch, um ihr Ängste und ihre Verzweiflung auch zu überwinden. Und ich schreibe auch, um eigentlich meine Ängste zu überwinden. Und ich erzähle über die Schmerzen von anderen, um meine Schmerzen zu vergessen. Ich erzähle, also bin ich. Lange bevor der Mensch Politik betrieben hat, hat er Geschichten erzählt. Lange bevor er Städte gründete und Imperien errichtete, war er ein erzählendes Wesen. Rettung ist ein zentraler Thema oder ein zentraler Begriff in aller meiner literarischen Arbeit. Und wenn man meine literarische Arbeit liest, man muss nicht vergessen, dass ich über die Rettung spreche. Zum Beispiel in Granatapfel geht eigentlich um Rettung und Stadt der weißen Musiker geht auch um Rettung. Wie können wir Kunst und Liebe und alle menschlichen Werte, wichtige Werte retten in einem Ort, da herrscht Brutalität und herrscht Grausamkeit. Erzählen angesichts der Krise. Erzählen angesichts des Todes. Erzählen zur Versicherung der eigenen Identität, des Am-Leben-Seins. Das ist auch die Ausgangssituation von Bachtiar Alis Roman »Der letzte Granatapfel«. Eine beklemmende Odyssee durch die jüngere kurdische Geschichte, die die Frage stellt, was macht diese Geschichte mit und aus den Menschen? Wie ist sie überhaupt zu ertragen? Die Erzählsituation offenbart Bachtiar Ali in »Der letzte Granatapfel« nur ganz allmählich. Meine Freunde, ich weiß nicht, was ich euch morgen Nacht erzählen soll. Meine Geschichte endet nie. Die Geschichte jener gläsernen jungen Männer, die in einem gläsernen Land und in einer gläsernen Zeit lebten. Vielleicht erzähle ich euch morgen Nacht diese Geschichte nochmals von Anfang an, aber anders. Ich führe euch dann über einen anderen Weg bis auf dieses Schiff. Was immer bleiben wird? Ein Mann kommt aus der Wüste und verirrt sich auf einem Schiff, voll mit Flüchtlingen auf dem Meer. Dieser Mann bin ich. Das ist die Situation, in der Muzaffari Subdam in Der letzte Granatapfel seine Geschichte erzählt. Die Geschichte einer Reise, die so viele vor und nach ihm angetreten haben, über das Mittelmeer in den Westen. Als Peschmerga, als Kämpfer für das autonome Kurdistan, hatte er sich über 2 Jahrzehnte in Gefangenschaft befunden. Danach begegnet er nicht nur einem von Krieg und Diktatur zerstörten Land, sondern auch Geheimnissen, Erzählungen und Menschen. Ich erkenne den Tod nicht an. Wer den Tod nicht anerkennt, muss bis zum Ende jene Lebenden suchen, die er verloren hat. Meine Lieben, hört mir zu. Der Weg derjenigen, die den Tod verleugnen, ist anders. Ihr Weg ist komplizierter und führt ins Unbekannte. Wer den Tod verleugnet, ist dazu verurteilt, ein schwieriges Spiel mit dem Leben zu treiben. Ist dazu verurteilt, über die ganze Erde seinen Angehörigen, Freunden und Gleichartigen zu folgen, um sicher zu sein, dass sie einander an irgendeinem Ort begegnen. Der Idealismus in Bachtiar Alis Romanen, sein Erzählstil, in dem er der Wahrheit mit einer gehörigen Portion Pathos begegnet, sein Appell für Menschlichkeit, sein mystischer Panhumanismus, haben manchen Rezensenten Bauchschmerzen bereitet, auch wenn sie all dies im Kontext meist gnädig als verzeihlich und verständlich entschuldigen. Das ist wie ein Kampf gegen mich selber, wenn ich schreibe. Ich bin eben selber ein skeptischer Mensch. Aber ich versuche immer, diese skeptische Seite, diese Unvertrautheit nicht in Literatur zu bestätigen. Ich versuche eigentlich, Figuren zu schaffen, die mir Hoffnung geben können. Und versuche eigentlich, die Menschen besser und schöner und menschlicher zu zeigen, als meine persönliche Erfahrung mir sagt. Eine vielleicht notwendige Wiederverzauberung der Welt, die sich aus Alis eigener Faszination für den Menschen nährt. Seine Werke versteht er als Beitrag zur Versöhnung, auch seine Essays wie zum Beispiel Der Mythos vom Paradies Europa, eine Analyse der Beziehung zwischen Migrant und Raum. Aus dem Jahr 2016. Bekannt geworden ist Ali in Deutschland jedoch in erster Linie für seine an die mündliche Erzähltradition anknüpfende Sprache, seine Fantasie, seinen magischen Realismus, mittels derer ihm etwas gelingt, woran die meisten Autoren aus Krisengebieten scheitern. Er schildert Gewalt, wird dabei aber weder sentimental, noch erliegt er der Ästhetik der Gewalt. Einer der intensivsten Texte aus dem orientalischen Raum, die seit langem zu lesen waren. Sofort versteht man, warum der Autor in seiner Heimat Kultstatus genießt. Lobt die Kritik etwa Alis letzten Granatapfel? Und Bachtiar Ali ist es wichtig, dass seine Bücher nicht nur im Orient gelesen werden. Es wäre wunderbar, wenn sie helfen könnten, das Interesse am Schicksal der Kurden zu wecken. Ali betont stets den entscheidenden Einfluss der westlichen Literatur auf die Autoren des Orients und auf ihn selbst. Es ist ein gegenseitiger Einfluss. Die Schriftsteller Europas haben aus den Erzählungen von Tausend und eine Nacht eine eigene Textgattung entwickelt, die Novelle. Als ein Gattungsmerkmal der Novelle nennt die Literaturwissenschaft Europas das Dingsymbol. Ein Sinnbild mit einer zentralen, leitmotivischen Rolle, das tiefere Sinnzusammenhänge abbildet. Wie Bachtiar Alis Der letzte Granatapfel. In kurdischer Mythologie, Granatapfel steht für Zusammenhang und Zusammenarbeit und Solidarität. Die Figuren sind einfache Leute, die sind schutzlos und Politik kann die nicht retten, Religion kann die nicht retten. Die können nur sich retten, wenn die Solidarität haben, wenn die zusammenarbeiten, wenn die Gemeinsamkeit finden. Und Granatapfel ist ein Symbol für diesen Zustand. Wie ein Teil unseres Lebens mit all den anderen Leben vermischt ist, so befindet sich auch ein Teil aller anderen Leben in unserem. Ein Teil unseres Todes im Tod aller anderen. Ebenso die Stadt der weißen Musiker, die utopische Stadt im dystopischen Land. Utopie im Orient hat nichts mit Unreales zu tun. Diktatoren und all dieser Despotismus haben einfache Träume, einfache Wünsche zu einer Utopie gemacht. Das hat eine sehr tragische Seite aber auch, weil man braucht eine Utopie, um Liebe zu sprechen. Man braucht eine Utopie, einen utopischen Ort, um die Kunst zu bewahren. Wir haben kein Museum wie hier, wir haben kein Archiv dort. Werden eigentlich sehr viele Kunstwerke zerstört. Wird sehr viel komponiert, aber wird niemals gespielt. Wird sehr viel geschrieben, aber niemals wird veröffentlicht. Bachtiar Ali erzählt vom Orient, von Kurdistan, nicht wegen der eine all unsere Sinne ansprechenden Kulisse, sondern weil dort Extremismus und politischer Hass die Menschen bedrohen. Seine Utopie ist kein visionäres Nirgendwo, sie ist ein erzählter Ort, um Werte wie Freiheit und Liebe, um die Menschlichkeit zu retten. Ein Manifest für die Kraft der Poesie und des Lebens. Man muss die Stadt der weißen Musiker betreten, um zu erfahren, was sie ist. Eine ausgedehnte weiße Stadt, bei der man nie weiß, welches Tor in der Mauer man passiert hat. Sie liegt in einem Meer aus Wiesen. Man kann aus der Ferne riesige weiße Mauern erkennen. Eine endlose Mauer, die sich durch Raum und Zeit erstreckt und die kein Lebewesen umgehen kann. An ihr entlang zu gehen, würde heißen, an der Ewigkeit entlang zu gehen. Die Stadt zu durchschreiten, heißt, alle Träume und Schmerzen und alle ermordete Schönheit in der Geschichte der Menschen zu durchwandern. Wenn man vor der Stadt anlangt, sollte man zuerst auf eine der zahlreich sie umgebenden Anhöhen reiten, um ihre Ausdehnung zu bestaunen. Sie ist die größte Stadt der Welt, ein weißes Meer, das in der Ferne verblasst und in einem weißen Nebel eintaucht, weil der Mensch nicht imstande ist, die Unergründlichkeit aller Schmerzen zu verstehen. Bachtiar Alis Stadt der weißen Musiker stellt einen Ort der Schönheit, einen Ort der Kunst dar. Keine Wahrheit, die prüfbar oder beobachtbar ist. So gut wie alle Figuren aus Alis Werk sind auf der Suche nach einem solchen Platz, auf der Suche nach einer unrealen Welt, einer Utopie, einer Heimat. Die grausame und blutige Geschichte Kurdistans hat für Bachtiar Ali aus Heimat etwas gemacht, das von Angst und Unsicherheit geprägt ist. Und doch hat Bachtiar Ali eine Heimat gefunden, sie sich geschaffen, in der Literatur. Frank Halbach über Bachtiar Ali, den Erzählmagier aus Kurdistan. Das war eine weitere Folge Radio Wissen Podcast. Regie führte Frank Halbach. In der Technik war Lydia Schön-Krimmer. Es sprachen Xenia Thieling und Thomas Leubel. Redaktion Andrea Breu.